Thank you. Eures Schwures. Hier der Trompeter. Prinz, du bist Bedecket ist vor Schmach und Schande sie, so schütze sie noch jetzt. Dies ein Beweis, dass ich für edel, frei und groß dich halte. Thank you. Yeah. bestraft, sei streng, Gewalt und Rot.